entstehen Hallen, Höfe, Heimherde. Kriegsgefühl, es zerblüht die deutsche Erde. Ranki, unsere Sonne strahlt nun hell. Unter ihrem Herzen trägt sie mein Kind. Würdest den Vater sehen verrinnt. Die Zeit so unbarmherzig schnell. So unbarmherzig schnell. Wieder Fundament und Hoffnungen zerschunden, Vater.